Hallihallo und willkommen zur Audiolektion Nummer 9. En esta lección vamos a retomar gran parte del vocabulario que ya conoces, pero lo vamos a insertar en frases importantes en la vida diaria. Para esta lección sí te recomendamos que imprimas o abras en la computadora la hoja acompañante en el formato PDF. Vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a leer las frases que nosotros vamos presentando a lo largo de esta lección junto con la traducción. Y después vamos a repetir cada frase o cada conjunto de palabras dos veces. Al principio solo vamos a ver los verbos más importantes que veremos en las frases subsiguientes. Lesen. Lesen. Verstehen. Verstehen. Fragen. Fragen. Schreiben. Schreiben. Antworten. Antworten. Haben. Haben. Ahora comenzamos con las frases. Voy a leer cada una rápidamente y después tendrás la oportunidad de repetirlas dos veces. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 9. Ahora sí vamos a repetir. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 9. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 9. Lesen Sie bitte den Text auf Seite 9. Herr Kunz liest die Zeitung. Escucha y repite. Herr Kunz liest die Zeitung. Herr Kunz liest die Zeitung. Ich lese den Bericht. Escucha y repite. Ich lese den Bericht. Otra vez. Ich lese den Bericht. Verstehen Sie? Escucha y repite. Verstehen Sie? Nuevamente. Verstehen Sie? Nicht. Vamos a repetirlo otras dos veces más. Nicht. Nicht. Esta palabra tiene la CH adelante en la boca, casi detrás de los dientes. Nicht, igual que ich. Nicht. Ich verstehe nicht. Escucha y repite. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Paul versteht die Hausaufgabe nicht. Vamos por partes. Paul versteht die Hausaufgabe nicht. Ahora la frase completa. Paul versteht die Hausaufgabe nicht. Die Hausaufgabe. Otra vez, die Hausaufgabe. Wer versteht die Übung? Vamos a repetir. Wer versteht die Übung? Otra vez, wer versteht die Übung? Die Übung. Die Übung. Wir verstehen die Lehrerin. Vamos a repetirla dos veces. Wir verstehen die Lehrerin. Otra vez. Wir verstehen die Lehrerin. Fragen Sie doch. A ver, otra vez. Fragen Sie doch. Una vez más. Fragen Sie doch. Doch. Doch. Nótese aquí la pronunciación de la CH es más atrasito en el paladar. Doch. Podríamos decir que es a la mitad del paladar. Doch. Como J. Doch. Doch. Ich habe eine Frage. Otra vez. Ich habe eine Frage. Nuevamente. Ich habe eine Frage. Ich möchte etwas fragen. Ich möchte etwas fragen. Otra vez. Ich möchte etwas fragen. Etwas. Etwas. Sie schreibt einen Brief. Sie schreibt einen Brief. Otra vez. Sie schreibt einen Brief. Der Brief. Der Lehrer schreibt an die Tafel. Der Lehrer schreibt an die Tafel. Der Lehrer schreibt an die Tafel. Una última vez. Der Lehrer schreibt an die Tafel. Der Kugelschreiber schreibt gut. Vamos por partes. Der Kugelschreiber schreibt gut. Der Kugelschreiber schreibt gut. Una vez más. Der Kugelschreiber schreibt gut. Wir schreiben heute eine Prüfung. Wir schreiben heute eine Prüfung. Wir schreiben heute eine Prüfung. Wir schreiben heute eine Prüfung. Notarás que a veces pronuncio más la G al final y a veces no. Ustedes se toparán con las dos pronunciaciones. En realidad tienen que ver un poco con diferencias regionales, pero también puede suceder que las mismas personas a veces pronuncien la G más fuerte al final de la palabra y a veces casi la omitan. Prüfung. Prüfung. Prüfung. Wir haben heute eine Prüfung. Wir haben heute eine Prüfung. Antworten Sie. Antworten Sie. Bitte antworten Sie. Bitte antworten Sie. Aquí cabe destacar que por lo general ustedes van a decir bitte antworten Sie y no antworten Sie. Antworten Sie como orden, más bien lo utilizan los policías o los jueces. Cuando le hablan a alguien de tú, dicen bitte antworte. Bitte antworte. Die Antwort ist. Die Antwort ist. Una vez más. Die Antwort ist. Frau Sauter hat ein Auto. Frau Sauter hat ein Auto. Ich habe zwei Kinder. Ich habe zwei Kinder. Wir haben einen Hund und vier Katzen. Vamos por partes. Wir haben einen Hund und vier Katzen. Ahora va la frase completa. Wir haben einen Hund und vier Katzen. Última vez. Wir haben einen Hund und vier Katzen. Y ahora sí vienen las seis frases más importantes para el salón de clase y para la calle, cuando ustedes tienen dificultades para entender a las otras personas o tienen que preguntar el significado de alguna palabra, etc. Bitte sprechen Sie langsam. Vamos a repetirla dos veces. Bitte sprechen Sie langsam. Bitte sprechen Sie langsam. Muy bien, ahora sprich bitte etwas langsamer. Sprich bitte etwas langsamer. Langsamer en este caso quiere decir más despacio. Última vez, sprich bitte etwas langsamer. Können Sie bitte langsam sprechen? Können Sie bitte langsam sprechen? Dos veces más. Können Sie bitte langsam sprechen? Können Sie bitte langsam sprechen? Ahora sí. ¿Qué significa? Was bedeutet? Was bedeutet? Was bedeutet etwas? Was bedeutet etwas? Wie sagt man flojo auf Deutsch? Vamos a repetirla dos veces. Wie sagt man flojo auf Deutsch? Wie sagt man flojo auf Deutsch? Evidentemente, ustedes pueden sustituir la palabra flojo por cualquier palabra en español, inglés, francés o los idiomas que ustedes sepan y que saben que su interlocutor también domina. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Una última vez. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Aquí es importante que acentúen ein bisschen para remarcar que hablan poquito alemán. Muy bien, pues hasta la próxima. No, yo no voy a estar en las próximas dos o tres lecciones. Las va a grabar Claudia solita. Y más adelante nos reencontraremos. Que estén muy bien. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Tschüss.